Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Zaju Shibo hielten die Bürgerinitiativen und gesellschaftlichen Organisationen Südkoreas am 23. Februar im Park Tapgol in Seoul eine Kundgebung ab und verlangten dabei die Einstellung der Kriegsübungen der USA und Südkoreas für den Überfall auf die TVJK. Die Redner betonten, die gemeinsamen Militärübungen Ki Reserve und Adler, die ab März stattfinden, seien nicht die Übungen für Verteidigung, sondern die aggressiven Kriegsmanöver gegen den Norden, die die Eroberung von Pyongyang und die Kopfjagdoperation zum Ziel haben.